Die nächste Band, Spielfolge 23, wir haben also Land in Sicht, meine Damen und Herren Juroren, die Red Devils aus Hamm bei Mahl. Folgende Besetzung: Manfred Koschny, 22, Bassgitarre, Egon Assmann, 21, Schlagzeuger, Wolfgang Trapp, 17, Sologitarre und Johannes Koch, 17, Begleitgitarre. Gründung der Band 1969, Stilrichtung Pop Blues. Und drei Titel: Just My Blues als ersten, zweiten Heartbreaker Loving, Living Loving, Loving und dritter Titel Hula La, Hula Little Love. Sie müssen es mal hier lesen, das ist also eine reinste Hieroglyphe. Also die Red Devils aus Hamm-Mahl. I ain't got no time to play. I say, hurry!